Musik. Ein gewisses Virtuosentalent für musikalische Reproduktion lässt sich den Juden nicht absprechen. In den dunklen Rassen überwiegt das Gefühlsmäßige, das Fantastische und niedrigsinnlich Leidenschaftliche, das zum Empfindungsrausch, ja bis zur tierischen Wildheit sich steigern kann. Solche Anlage verleiht dem Künstler etwas Bestrickendes und Hinreißendes, ja Dämonisches. Darum finden sich gerade unter den niederen Rassen, unter Negern und Zigeunern, derartige Musikvirtuosen. Ihr Ausdruck ist aber seelenlos, ihre Wirkung endet im Sinnlichen, um es zu reizen und zu verführen. Die Musik der Dunklen ist Erotik. Den nordischen Menschen zwang ein beispielloser Daseinskampf mit Eis und Nacht zu äußerster herber Kraftentfaltung und Verinnerlichung. Das karge Diesseits weckte die Sehnsucht nach einem Jenseits. Der Weg dorthin ging durch die Tiefe des Inneren und von dort wuchsen ihm Glauben, Zuversicht und Stärke. Aus dieser Tiefe und wiederum in sie dringt die Macht der Töne. Für ihn wird Musik zur Austonung und Austönung sonst unaussprechlicher seelischer Vorgänge. In ihm wirkt Musik wie Religion. Beide sind ihm Letztes, Höchstes und Tiefstes. Ihr Grundzug und Ziel sind Reinigung und Reinheit. Ihm bedeutet Musik nur dann etwas, wenn sie erhebt und läutert. Deshalb quillt aus deutschen Seelen fast nur ernste Musik. Wo dem Blonden die Heitere gelingt, ist ihr Kennzeichen kindliche Reinheit und Keuschheit. Es ist unmöglich, einen deutschblütigen Tondichter aufzufinden, der gewollt und verstanden hätte, Blut und Sinne erotisch aufzuwühlen. Vom Reich der Töne umfangen, löst die Seele sich vom Bewusstsein ihrer irdischen Zusammenhänge. Reines Hinübersehnen und Fühlen nach einem Höhenziel, das durch kein Ergrübeln erreichbar wird, sondern nur durch Versenken des Empfindens in ein erfühltes Allsein in Gott. Musik ist Weihe des Herzens. Bach, Beethoven und andere Geweihte sind ihre Priester. So fühlen und so wollen wir deutsche Musik. Und diesen Drang sollte Judenmusik stillen können? Wenn irgendwo, so ist der Versuch des negerblütigen Juden, sich auf diesem Gebiet uns aufzudrängen, plumpeste Fühllosigkeit oder Frechheit. Wir gestehen ihm Begabung für Musik zu, wie er sie fühlt und braucht. Deutsche Tonschöpfungen kann er weder fassen noch geben. Dazu müsste er eine deutsche Seele haben. Was er aber hervorbringt, ist uns fremd, berührt und erreicht uns gar nicht, stößt uns ab. Deutsche und jüdische Musik sind polare Gegensätze. Die Richtigkeit dieser Darlegung bestätigt ein ehrlicher Jude, Max Brod. Er schrieb in einem Aufsatze Gustav Mahlers jüdische Melodien, worin er Mahler das größte jüdische Kunstgenie der Neuzeit nennt. Ich glaube, die ungeheuren Widerstände, die Mahlers Kunst bei Publikum und auch bei ernster Kunst zu überwinden hatte, beruhen darauf, dass sein Werk zwar äußerlich recht deutsch ausschaut, der Instinkt aber undeutsch und mit Recht anmutet. Von einem deutschen Blickpunkt aus erscheint dieses Werk daher inkohärent, zusammenhanglos, stillos, unförmlich, ja bizarr, schneidend, zynisch, allzu weich, gemischt mit allzu hartem. Man suche sich in Mahlers jüdische Seele einzufühlen. Sofort ändert sich das Bild. Form und Inhalt stimmen, nichts ist vorlaut, nichts übertrieben. Ebenso geht es, wenn man Heine nicht als deutschen Lyriker, Mendelssohn nicht als Klassiker der deutschen Musik, Meyerbeer nicht als italienischen Oberkompositeur und Offenbach nicht als Pariser Gamin auffasst, sondern alle nur als große Söhne des jüdischen Volkes. Das ist ehrlich und wahr. Die jüdische Presse aber besteht darauf, jüdisches Getön uns als deutsche Kunstoffenbarung aufzuzwingen, deutsche Tonkunst zu verdrängen, mit anderen Worten den Deutschen seelisch auszuhungern und zu verderben. Über das Judentum in der Musik hat sich Richard Wagner schon 1859 eingehend geäußert und sich dabei hauptsächlich gegen Meyerbeer gewandt. Dieser ist der unverfälschte hebräische Musikmacher. Wo es einmal anders scheint, hat das vielleicht seine besondere Bewandtnis. Karl Maria von Weber übergab auf seinem Sterbelager seinen gesamten Nachlass an musikalischen Entwürfen an Meyerbeer zur Bearbeitung und Veröffentlichung. Den großen Koffer mit diesen Manuskripten will Meyerbeer auf der Reise nach Paris verloren haben. Feine Ohren glaubten aber in späteren Schöpfungen Meyerbeers webersche Klänge herauszuhören. Einen verhältnismäßig sicheren Anhalt, ob man jüdische oder nicht jüdische Schriftsteller und Künstler vor sich hat, gibt die Kritik der jüdisch beeinflussten Presse. Als Regel kann gelten, wen sie lobt, ist Jude oder judendienerisch, wer heftig heruntergerissen wird, ist ein wertvoller, deutschbewusster Künstler. Wo der musikalische Bedarf nicht durch die deutschen Juden gedeckt ist, wird ausländische jüdische Ware nachgeschoben. Der deutsche Musikprolet schwillt in dem weltbürgerlichen Gefühl, das Tonreich der Franzosen und Italiener zu umfassen, und merkt nicht, dass ihm hier jüdische Talmi-Ware aufgedrängt wird, die allerdings bisweilen mit nichtjüdischem Wertmetall legiert erscheint. Wir durften den Franzosen Auber, Halevi, Bizet, den Italienern Mascagni und Leon Cavallo huldigen, ohne zu merken, dass sie Hebräer waren. Verdi, Rossini, Donizetti sind norditalienisch von germanischem Gepräge. Nimmt man hinzu, dass die Theater- und Konzertagenten ausschließlich Juden sind, so ist begreiflich, warum es für die Kinder Judas so viel leichter, für deutsche Talente fast unmöglich ist, zur Geltung zu gelangen. Der Konzertunternehmer Wolf in Berlin hat beinahe das gesamte Konzertwesen im Deutschen Reiche monopolisiert, und ohne seine Huld kann kaum ein musikalisches Talent vor ein größeres Publikum gelangen. Malerei und Bildhauerei. An die Eroberung des Gebietes der bildenden Künste hat sich das Judentum zuletzt gemacht. Der Verstand lässt sich durch Trugschlüsse, blendende Widersprüche, dreist vorgetragene Unwahrheiten und Marktschreierei verblüffen und irre machen. Dem Auge kann man grüne Menschen, blaue Bäume, violette Kühe nicht vormachen, sollte man glauben. Die Entwicklung der Malerei in den letzten 20 Jahren hat auch dies möglich gemacht. Verdutzt steht der Beschauer vor viele Quadratmeter großen Leinwandflächen, die mit Farbenklecksen sinnlos bepinselt sind. Er sieht weder Mensch noch Baum noch Haus noch überhaupt etwas Gestaltetes. Der Katalog belehrt ihn aber, dass wir etwa Liebe in Mondnacht, Schöpfungsahnen, Sehnsucht oder etwas Ähnliches in Farben vor uns haben. Merkwürdigerweise wagen die Leute, die davor stehen, nicht in schallendes Gelächter auszubrechen oder der Empörung ihrer gesunden Sinne unwillig Ausdruck zu geben. Sie haben den Aberglauben, was gemalt ist und ausgestellt wird, müsse etwas bedeuten, und sie wollen nicht für ungebildet gelten. Die Gängelung des Massenverstandes durch eine unehrliche Presse hat längst alles gesunde, unmittelbare Denken und Fühlen erstickt. Es wagt niemand mehr, seinem eigenen Urteil zu trauen. Er muss erst in die Zeitung blicken, wie sie erlaubt, über die Dinge zu urteilen. Gerade Malerei und Bildhauerei unserer Tage beweisen, dass es gelungen ist, den Geist des Volkes völlig einzuschläfern und zu verblöden, die gesunden Sinne zu ersticken und die Hammelherde der Urteilslosen nach Belieben in die dürre Heide zu führen. Die Vortänzer in dem Cancan der künstlerischen Verrücktheiten sind wiederum Hebräer. Es macht zuweilen den Eindruck, als ob sie ausprobieren wollten, was man der öffentlichen Dummheit alles zumuten darf.